Nach Moscherosch und Rist war es wieder einmal der kleinwüchsige Magister Buchner, der sich straffte, um dann aus den wenigen Zeilen eine wüste und gleichwohl nach Harmonie hungernde Welt zu deuten, wobei er Augustinus, Erasmus und immer wieder sich selbst zitierte. Am Ende fand die Rede des Magisters mehr Beifall als Schepkos am Rande gepriesenes Gedicht. Als schon der Autor den Schemel neben der Distel geräumt hatte, gefiel sich Buchner noch immer frei redend. Danach nahm vorne jemand Platz, der Hager langgierig nicht wusste, wohin mit seinen Beinen. Es verwunderte allgemein, dass sich Hoffmann von Hoffmannswaldau, der bis dahin mit keiner Veröffentlichung hervorgetreten war und als bloßer Liebhaber der Literatur galt, zur Lesung bereit erklärt hatte. Selbst Gryphius, der den vermögenden Adligen seit gemeinsamen Studentenjahren in Danzig und Leiden kannte, er hatte den eher passiven Schöngeist zum Schreiben ermuntert, schien erstaunt und erschrocken, als Hoffmannswaldau zum Vortrag drängte. Witzig überspielte er seine Verlegenheit. Er entschuldigte sich für seine Anmaßung, zwischen Dach und Distel sitzen zu wollen, aber es jucke ihn, seine Versuche der Kritik vorzuwerfen. Dann überraschte er die Versammlung mit einer im Deutschen neuen, von Ovid herrührenden und gegenwärtig nur im Ausland geübten Form, indem er sogenannte Heldenbriefe las, die er mit einer Erzählung einleitete. Liebe und Lebenslauf Peter Abelards und Heloisen. Darin geht es um einen jungen, ehrgeizigen Gelehrten, der sich in Paris vielen Professorenintrigen ausgesetzt sieht und deshalb mehrmals in die Provinz flüchten muss. Wieder zurück in Paris sticht er sogar den berühmten Schriftgelehrten Anselmis aus, wird zum Liebling der Stadt, gibt schließlich auf Wunsch eines gewissen Vollbert, dessen Nichte Privatunterricht, bleibt aber nicht beim Latein, sondern vergafft sich in seine Schülerin, die sich in ihren Lehrer vergafft. Mit einem Wort, sie waren unfleißig, auf eine andere Art fleißig zu werden. Diesen Unterricht setzten die beiden fort, bis sie gelehrt buhlen können, was auch anschlägt. Mit der schwangeren Schülerin reist der Lehrer zu seiner Schwester in die Bretagne, wo sie mit einem Sohn niederkommt. Obgleich die junge Mutter nicht geehelicht werden will und dringlich beteuert, dass es ihr annehmlicher sein sollte, seine Freundin als seine Ehefrau genannt zu werden, besteht der Lehrer auf einer schlichten Hochzeit, die, während das Kind bei der Schwester bleibt, in Paris stattfindet. Weil aber der Onkel Vollbert die Verehelichung seiner Nichte anfeindet, versteckt der Ehemann seine Schülerin und Frau in einem Kloster nahe Paris, worauf Vollbert, wütend über die Flucht der Nichte, Abelards Knecht mit Geld besticht. Bei nächtlicher Zeit seines Herrn Schlafgemach zu eröffnen, durch dazu gleichfalls erkaufte Personen in seiner Ruh zu überfallen und zu entmannen, was unwiderruflich geschieht. Und um diesen Verlust des Buhlwerkzeugs geht es in den anschließenden zwei Briefen, die nach verfeinerter Opitzscher Manier in kreuzgereimten Alexandrinern laufen und das Schauerliche, bisher nie Gehörte, galant umschreiben. Ich meint auf heißer Glut wie auf den Tau zu lachen, es sollte mir kein Dorn verschränken meine Bahn, ich dacht auf dünnem Eis ein Buhlerlied zu machen, itzt lern ich, dass ein Schnitt mein Meister werden kann. Weil ganz auf Form bedacht, hatte Hoffmannswaldau vor Beginn seiner Lesung um Erlaubnis gebeten, des Reimes wegen die Schülerin des Abelard Helisse nennen zu dürfen. Und Helisse versucht, den Verlust des Werkzeugs in ihrem Brief an Abelard mit höherer Liebe aufzuwiegen. Hat mich dein Zuckermund so fleischlich angerühret und in ein Rosental ein schlüpfrig Haus gebaut, so hat doch keine Brunst mir die Vernunft entführet, es hat ein jeder Kuss auf deinen Geist geschaut. So wenig die Kunst des Vorgelesenen den versammelten Poeten Ansatz für Kritik bot, Buchner sagte, das gehe weit über Opitz, ja über Fleming hinaus, so bittersüß stieß die Moral der Geschichte einigen Herren auf. Zuerst kam Rist mit seinem ewigen, wohin das führe, welchen Nutzen leite das ab, dann entrüstete sich Gerhard, der aus dem eitlen Wörterfest nur verbrämte Sünde herausgehört hatte, als nach Laurenbergs Genörgel über das künstlich Gerieme auch noch der junge Birken gegen die schrecklichen Geschehnisse ansprach, rief ihm Gräflinger dazwischen, er habe wohl vergessen, mit welchem Besteck er kürzlich die Mägde im Stroh bedient habe. Nein, ihm sei nicht der Gegenstand vor oder nach dem Schnitt ärgerlich, sondern die glatte Manier. Schade, dass der Gelnhausen schon über alle Berge, der hätte das saftige Gemetzel und den erzwungenen Verzicht der Hilisse nackt und laut schreiend daherlaufen lassen. Weil sich jetzt viele, doch Gryphius nicht, meldeten, um am Gemächt des Abelard rumzumäkeln, sagte Simon Dacht, er habe nun genug über das verruchte und doch nützliche Werkzeug gehört. Ihm sei die Geschichte zu Herzen gegangen. Es solle doch niemand den anrührenden Schluss vergessen, welcher die Liebenden endlich in einem Grabe eine, wie sich ihr Gebein sogleich miteinander zu verästeln suche. Ihm seien, das hörend, die Tränen gekommen. Als hätte er alle Kritik vorgewusst, hatte Hoffmanns Waldau den Schwall der Wechselreden lächelnd genommen. Es war anfangs von Dach angeraten, mittlerweile zur Regel geworden, dass der Vorlesende nichts zu seiner Verteidigung sage. Deshalb ließ auch Weckerlin alles über sich ergehen, was nach dem Vortrag seiner Ode Küss an überschüssiger Klugheit verbreitet wurde. Der Alte hatte dieses Gedicht, wie seine übrige Produktion, vor bald 30 Jahren als immer noch junger Mann geschrieben. Danach war er, weil ihn in Stuttgart nichts hielt, zuerst im kurpfälzischen Agentendienst, dann, um der Pfalz nützlicher zu sein, in englischen Staatsdienst getreten. Nichts nennenswert Neues war seitdem entstanden, nur Hunderte, die Politik hintertreibende Agentenbriefe an Opitz, Niklasius, Oxenstierna. Und doch waren Weckerlins spielerische, stellenweise unbeholfene, Jahre vor der Opitzschen Poetiklehre geschriebene Liedchen frisch geblieben, zumal es der Alte beim Vortrag verstand, die leichtfertigen Verse und flachen Reime, mein liebreiches Schätzelein gibt mir so viel Schmetzelein, mit schwäbischer Zunge über jede Stolperschwelle zu heben. Anfangs hatte Weckerlin gesagt, er wolle nun, da ihm sein Dienst als Unterstaatssekretär auf Reisen Gelegenheit lasse, seine gereimten Jugendsünden, die in Mehrheit französischem Vorbild nachgedichtet seien und noch aus der alten, der Vorkriegszeit stammten, fleißig überarbeiten, um sie mit besseren Hebungen und Senkungen neuen Druck zu geben. Er sei ja, wenn er die Jungen höre, ein wahres Fossil. Erst nach ihm hätten der selige Boberschwan und der verdienstvolle Augustus Buchner Hilfreiches über die deutsche Dichtersprache zur Belehrung verbreitet. Die Kritik feierte ihn, weil es ihn immer noch gab. Wir Jungen hatten den Alten schon tot geglaubt. Überrascht waren wir gewesen, den Vorläufer unserer noch jungen Kunst so quick zu sehen. Er war sogar der Libuschka ins Bett gestiegen, als sei er noch immer leichtfüßiger odenmächtig. Rist, dem alle Buhliedchen ärgerlich waren, bekannte sich dennoch als Opizianer zu Weckerlin. Buchner holte weit aus und schickte mit Zesen und Gerhard, die in Wittenberg seine Schüler gewesen waren, alle anderen abermals in die Versschule. Logau schwieg wie zuvor. Und dann musste Simon Dach den Stuhl wechseln. Er bat den alten Weckerlin, seinen schon angestammten Sessel zu hüten. Dachs lange Klage über den endlichen Untergang und Ruinierung der musikalischen Kürbshütte und Gärtchens will als Laichgedicht dem Freund Albert Trost sagen, über dessen von Schlamm und Bauschutt zerstörten Garten auf der Pregelinsel Lomse. Den weiträumigen Alexandrinen nutzend, werden die Entstehung der Anlage, wobei der bierselige Bellgetreter dem Organisten mit dem Pflanzspaten zur Seite steht, die literarischen und musikalischen Festlichkeiten der Freunde und deren idyllische Lust geschildert, die glücklich gefundene Harmonie. Weit ab vollzieht sich das Kriegsgeschehen mit Hunger, Pest, Brand. Nah sind Zwist und Streit der Bürger, das ewige Kanzelgezänk. Wie Jonas in der biblischen Kürbishütte dem sündigen Ninive mit dem Zorn Gottes droht, mahnt Dach sein dreistädtisches Königsberg. Es mündet die Klage über die Zerstörung Magdeburgs wo der junge Dach studiert hatte, in umfassende Trauer über das sich selbst zerstückelnde Deutschland. Die Verdammung des Krieges. So bald zeucht einer aus das wilde Kriegesschwert, das wiederum sehr schwer in seine Scheide fährt, folgt der Wunsch nach einer gültigen Friedensordnung. O würden wir doch klug durch fremde Not und Schaden. Ohn Zweifel kämen wir bei Gott hiedurch zu Gnaden. Dachs Klage schließt, nachdem er sich und seinen Albert aufgerufen hat, das zu tun, was sie können, und die Zeit zu nutzen. Wir zwingen ihren Zwang, sie wüte, wie sie kann, in den hohen Anspruch der ihre Kürbishütte überdauernden Poesie. Es ist kein Reim, wofern ihn Geist und Leben schreibt, der uns der Ewigkeit nicht eilends einverleibt. Das hörten wir gern. Allen Versammelten war das aus dem Herzen gesprochen. Wenn ihnen gegenwärtig keine Macht und kaum Ansehen zukamen, weil die Gegenwart einzig von Krieg und Länderraub, von Glaubenszwängen und kurzlebiger Gewinnsucht beherrscht war, wollten sie mit Hilfe der Poesie mächtig zukünftig sein und ihr Ansehen der Ewigkeit versichern. Diese kleine, ein wenig lächerliche Macht gab ihnen sogar die Möglichkeit, zu ordentlich bezahlten Aufträgen zu kommen. Ahnend, dass sie sterblicher seien als die Poeten, hofften die reichen Bürger und etliche Landesfürsten mit Hilfe von Hochzeitsgedichten, Huldigungspoemen und gereimten Laichabdankungen, also auf dem Rücken zumeist schnell geschriebener Verse, in die Ewigkeit getragen zu werden, und zwar namentlich. Mehr noch als andere verdiente sich Simon Dach sein Zubrot durch Auftragsgedichte. Im Kreis der Kollegen hatte er, sobald sie ihre Honorare verglichen, seinen bitteren Scherz parat: kurz, bei Heirat und bei Leichen spricht man mich um Lieder an, gleich als einen Arbeitsmann. Sogar seine kneiphöfische Professur verdankte Dach etlichen Huldigungsgedichten, die er Ende der 30er Jahre zum Einzug des Kurfürsten in die Stadt rasch hingeworfen hatte. Deshalb musste, nachdem der Versammlung viel Lobendes über die Kürbishüttenklage eingefallen war, des Gryphius doppelsinniger Einwurf: du machst 300 Vers, eh als ich 3 gemacht. Ein Lorbeerbaum wächst spät, ein Kürbs in einer Nacht, als boshafte Anspielung auf Dachs notgedrungene Vielschreiberei gehört werden, als gleich darauf Rist zuerst die Moral des Lamento lobte, um dann am mythologischen Anspielungen, etwa am Vergleich des niedergebrannten Magdeburg mit Theben, Korinth, Karthago und an der Anrufung der Muse Melpomene Anstoß zu nehmen, war vor Zesen sogleich Buchner zur Gegenrede bereit. Keine Verwälschung schände dieses Gedicht. Alles ströme lebendig aus deutschem Mund. Notwendig, weil den Gegensatz betonend, stünden wenige antike Zeugen in dem herrlichen Bau, der ohne Vergleich sei. Aus Dachs Sessel sagte der alte Weckerlin: schöner habe man nicht schließen können. Und Harsdörfer rief: oh, hätten wir doch gegen die schlimme Zeit eine Kürbislaube weit genug für uns alle. Mehr musste nicht gesagt werden. Genug Lob hatte das Gryphius Kränkung verdeckt. Lachend und wie erleichtert stand Simon Dach vom Schemel neben der Distel auf. Er umarmte Weckerlin und führte den Alten zu dessen Stuhl. Mehrmals ging er vor seinem Sessel, dem leeren Schemel und der Distel im Topf auf und ab. Dann sagte er, das sei alles gewesen. Er freue sich über den doch noch friedfertigen Verlauf. Deshalb wolle er für alle hier Versammelten dem himmlischen Vater Dank sagen. Amen. Ihm habe übrigens das Treffen trotz einiger Ärgerlichkeiten gefallen. Beim Mittagsmahl, bevor man in jede Richtung auseinanderlaufe, werde er noch dies und das nachtragen, mehr falle ihm im Moment nicht ein. Doch nun müsse er wohl, weil er Rist und Moscherosch unruhig sehe, die Politik zulassen, das leidige Manifest. Darauf setzte sich Dach wieder, rief die Verfasser des Friedensaufrufes nach vorne und sagte, als wegen Logaus Einspruch Unruhe aufkam, vorbeugend: aber kein Streit, Kinder. 21. Kapitel. Nein, rief er mehrmals, nein, bevor wir die große Diele wieder bezogen hatten, nein, als alle um Dach und die Distel versammelt saßen und als Rist und Moscherosch mit der Verlesung der Manifestentwürfe fertig waren, rief Logau immer noch Nein, vorweg und hernach, grundsätzlich Nein. Alles nannte er jämmerlich. Risttönende Donnerworte, den bürgerlichen Kleinkram der Straßburger, die jeden Konflikt umschreibenden Floskeln aus Hoffmanns Waldausfeder, Harsdörfers reichsstädtisches Traktieren und den Gebrauch von Deutsch und Deutschland als Pflückwörter für jeden Halbsatz. Jämmerlich, dumm, verlogen, rief Logau, der sich nicht mehr kurz fassen wollte, sondern bar aller verknappenden Ironie für längere Rede zornig genug war, um Satz nach Satz die Manifeste von ihrem Wortplunder zu entkleiden. Der eher schmächtige Mann stand im Hintergrund deutlich für sich und sprach schneidend über die Köpfe der sitzenden Versammlung hinweg. Man habe mit Kleinmut groß getan und dabei jeder Partei zum Maule geredet. Hier wünsche man den Schwed weit weg, dort bitte man ihn flehentlich, hilfreich zu bleiben. Im einen Satz solle die Pfalz wiederhergestellt, im nächsten Bayern, um es günstig zu stimmen, mit der Kurwürde bedacht werden. Mit rechter Hand beschwöre man die alte ständische Ordnung, mit linker Hand schwöre man dem überlieferten Unrecht ab. Nur eine gespaltene Zunge könne in einem Satz jeder Konfession Freiheit zusprechen und gleichwohl allen Sekten strenge Austreibung androhen. Zwar werde Deutschland so häufig wie von den Pfäffischen die Jungfrau Maria berufen, doch immer sei nur ein Stücklein des Ganzen gemeint. Als deutsche Tugenden nenne man Treue, Fleiß, Biedersinn, doch wer in Wahrheit deutsch, das heiße viehisch gehalten werde, der Bauer, Land auf, Land ab, komme nirgends zu Wort. Zänkisch sei vom Frieden, unduldsam von der Toleranz, pfennigfuchsend von Gott die Rede. Und wo? Nach sattsamer Deutschrederei, das Vaterland gelobt preiset werde, schmeckel übel mit kleinem Interesse der Eigennutz Nürnbergs, die Vorsicht Sachsens, die schlesische Angst, der Dünkel Straßburgs vor. Jämmerlich lese das und dumm, weil nicht gedacht. Keinen Tumult, eher Beklemmung hatte Logaus Rede zur Folge. Die beiden, nur stilistisch unterschiedliche Manifestentwürfe gingen, kaum angelesen, von Hand zu Hand. Wieder einmal war den Poeten nichts gewisser als ihre Ohnmacht und ihre mangelnde Kenntnis der politischen Kräfte. Denn als nun, wieder erwarten, der alte Weckerlin zur Rede bereitstand, sprach jemand zu ihnen, der sich als einziger ihrer Versammlung politisch in Kenntnis gesetzt, am Kräftespiel beteiligt, Macht gekostet, die Gewichte ein wenig verschoben und sich dabei verbraucht hatte. Nicht etwa belehrend, eher heiter und seiner 30-jährigen Erfahrungen spottend, sprach der Alte vor sich hin. Dabei ging er, als wollte er sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die Beine vertreten, auf und ab. Hier plauderte er Dach zugewendet, dort, als sei einzig die Distel sein Publikum, er sprach zum Fenster hinaus, auf das ihn die beiden angepflockten Maulesel zuhörten und machte, mal abschweifend, mal bündig werdend, den großen Sack auf. Der war eigentlich leer oder war voller Müll. Sein fleißiges Umsonst, seine gesammelten Niederlagen. Wie er, ähnlich dem seligen Opitz, zum Diplomaten allmöglicher Parteien geworden. Wie er als Schwabe zum Englischen, im englischen Dienst zum pfälzischen Agenten und, weil ohne den Schweden nichts laufe, zum Doppelagenten aufgestiegen. Und wie er mit seiner Zwischenträgerei doch nicht habe erreichen können, was allzeit Ziel seiner wendigen Kunst gewesen, die militärische Parteinahme Englands für die protestantische Sache. Mit annähernd zahnlosem Lachen verfluchte Weckerlin den englischen Bürgerkrieg und den immer lustigen pfälzischen Hofstaat, die kalte Härte Ochsenstiernas und den sächsischen Verrat, die Deutschen allesamt, doch immer wieder besonders die Schwaben, ihren Geiz, ihre Enge, ihre Saubersucht, ihr gottvernutzendes Falschreden. Erschreckend, wie dem Alten der Hass auf alles Schwäbische jung geblieben war, wie bitter ihm im Schwagentum das Deutsche und in der zunehmenden Deutschtümelei der schwäbische Eifer aufstieß. Sich selbst sprach er in seiner Anklage nicht frei, sondern nannte alle Ireniker vernünftelnde Narren, die immer, um das Schlimmste zu verhüten, dem landläufigen Unheil Dauer gesichert hätten. Wie er, wenn auch vergeblich bemüht geblieben sei, englische Regimenter dem deutschen Glaubenskrieg zuzuführen, habe der allseits verehrte Opitz bis an den Rand seines Pestlagers versucht, das katholische Polen in das deutsche Gemetzel zu verstricken. Als seien, rief Weckerlin, mit Schwed und Franzos, Hispanien und Wallonen nicht schon genug fremde Metzger an der deutschen Schlachtbank fleißig geworden. Nur verschlimmbessert habe man alles. Am Ende musste sich der Alte setzen. Das Lachen war ihm ausgegangen. Entleert konnte er nicht mehr teilnehmen, als nur die anderen, Rist und Moscherosch voran, ihren Hass auf alles Fremde und Welsche in deutschen Selbsthass verkehrten. Jeder goss seinen Kübel aus. Naturgewaltig erbrachen sie ihren Zorn. Sich selbst nährende Erregung riss die Versammlung von den Stühlen, Schemeln und Fässern. Sie schlugen sich die Brust, sie verwarfen die Hände, sie riefen einander die Frage zu, wo das oft berufene Vaterland denn sei, wohin es sich verkrochen habe, ob es ein solches und in welcher Gestalt überhaupt gäbe. Als Gerhard, wie um den Fragenden Trost zu sprechen, sicher war, ihnen allen sei kein irdisches, einzig das himmlische Vaterland gewiss, hatte sich Andreas Gryphius schon aus dem Knäuel gelöst und andernorts auf Suche gemacht. Vorne, neben dem leeren Schemel, im aufgelösten Halbrund stand er, hatte den Topf mit der verpflanzten Distel gefasst und das Emblem und Sinnebild ihrer Zeitweil gegen die Balkendecke gestemmt. So, von bedrohlicher Gestalt, wuchs er sich gewalttätig aus. Ein Gigant, der wilde Mann, ein vorerst stöhnender Moses, dem die Zunge noch quer lag, bis sich der Wortschub löste. Taub, stechend, vom Wind verseht, des Esels Fraß, des Bauern Fluch, des strafenden Gottes Zorngewächs und Wucherplage. Das hier, die Distel, sei ihrer aller Blum und Vaterland. Worauf Gryphius das distelwüchsige Deutschland fallen und zwischen uns zerscherben ließ. Schöner hätte das keiner gekonnt. Das war unserer Stimmung gefällig. Sinnfälliger war uns das Vaterland nie bewiesen worden. Fast sah es aus, als seien wir nun zufrieden und auf deutsche Art froh über die Bildkräftigkeit unseres Jammers. Zudem war die Distel inmitten Scherben und zerstreutem Erdreich heil geblieben. Man sehe, rief Zesen, wie unbeschadet das Vaterland den tiefsten Sturz überstehe. Alle sahen das Wunder. Und erst jetzt, nachdem sich kindliche Freude über die heil gebliebene Distel verbreitete, der junge Birken Erde um die entblößte Wurzel häufte und Laurenberg lief, Wasser zu holen, erst jetzt, angesichts der wieder harmlosen Versammlung und bevor sie dem üblichen Geplauder verfallen konnte, sprach Simon Dach, neben den sich Daniel Czepko gestellt hatte. Schon während der um sich greifenden, in heftige Bewegung mündenden Suche nach dem verlorenen oder nicht mehr kenntlichen oder ganz und gar zu Unkraut gewordenen Vaterland, waren die beiden hier streichend, dort ergänzend mit einem Papier beschäftigt gewesen, das nun von Dach, während Czepko die Reinschrift niederschrieb, als letzte Fassung des Manifestes verlesen wurde.